Petrosino brachte seinen Männern bei, die Briefe der Black Hand richtig zu lesen und anhand bestimmter Wendungen und dialektaler Eigenheiten mögliche Verfasser zu erkennen. Die unzähligen Drohungen konnten unmöglich alle gleichermaßen ernst genommen werden, weshalb die Detectives lernen mussten, echte Briefe von gefälschten zu unterscheiden. Manchen fehlte einfach das gewisse Etwas, so wie dem, den ein Mr. Nussbaum aus Manhattan im Herbst 1905 erhielt. »Folgendes«, fing er an, »wir machen jetzt keinen Quatsch mehr. Wenn wir nicht bis zum 30. September 11 Uhr früh $50 kriegen, bringen wir Sie und Ihr Mädchen um. Ich bin Präsident vom Klick und kann besser Briefe schreiben als die anderen.« Unterzeichnet war der Brief »Die Black Hand«. Aber der Erpresser entpuppte sich als Nussbaums 15-jährige Tochter Nelly. Sie hatte den Brief nur so zum Spaß geschrieben. Ein anderer Brief, adressiert an einen Friseur aus Manhattan, dessen Geschäft zerbombt worden war, lässt eine deutlich größere Bedrohungsstufe erkennen. »Sie wissen jetzt, womit Sie es zu tun haben«, stand darin. »Das ist nur der Anfang. Sie sind erledigt, denn Sie gehorchen nicht. Wir sind die Männer, die Palibino in der 116th Street besucht haben und Chiro, den Lebensmittelhändler in der Elizabeth Street.« Eine solche Nachricht verlangte sofortige Aufmerksamkeit. Einige Zeit später erhielt ein Mann aus Chicago einen Brief von den Kidnappern seines Sohnes, geschrieben von dem Jungen selbst. »Bitte, Papa«, hieß es darin, »gib ihnen das Geld, oder du siehst mich nie mehr wieder.« Die Männer der Black Hand ergänzten, »würden sie den Kopf ihres Jungen wiedererkennen, wenn sie ihn vor sich hätten?« Nach Petrosinos Schätzung wurden tausende New Yorker von der Black Hand erpresst. Nicht nur Ladenbesitzer, sondern auch die Männer, die U-Bahn-Schächte gruben, die Wasserspeicher der Stadt aushoben und ihre Skyline hochzogen. Wie viele davon hatte die Black Hand unter ihrer Knute? Und wie, fragte sich Petrosino, kam der Bund an die Namen all der Männer, die an diesen ungeheuren Bauprojekten mitwirkten? Nach monatelanger Arbeit deckten Petrosino und seine Männer die Masche endlich auf. Sobald ein neues Bauprojekt angekündigt wurde, sei es eine Bahnlinie oder ein Aquädukt, wurde jemand aus der Black Hand geschickt, sich dort einen Job zu beschaffen. Verkleidet als gewöhnlicher Arbeiter kam er zur Baustelle und bewarb sich, genau wie Petrosino das bei seinen Ermittlungen tat. Wurde er eingestellt, mischte er sich unter die anderen Arbeiter. Galt er erst als einer der ihren, gab er vor, einen Brief der Black Hand erhalten zu haben, den er extra dafür mitgebracht hatte. Er erzählt ein oder zwei anderen davon und behauptet, er habe Todesangst, erklärte Petrosino. Die Geschichte breitet sich schnell aus, bis sich alle im Camp voreinander fürchten, weil niemand weiß, wie viele der anderen zur Mano Nera gehören. Waren die Arbeiter ordentlich demoralisiert und isoliert, wurde ein weiteres Mitglied der Black Hand am Zahltag zum Camp geschickt, um den Tribut einzutreiben.